Ja, ich möchte damit beginnen, mich tief vor der Familie Bektaş, den Freundinnen von Burak, zu verneigen. Meine Vereinigung wurde von Leuten gegründet, die alle Familienangehörige, Söhne, Brüder, Schwestern, Onkel verloren haben im deutschen Faschismus, die ermordet wurden in Gefängnissen, in Konzentrationslagern oder auch einfach auf der Straße von Nazis erschlagen würden. Wir sind ganz nah bei euch, wir fühlen mit euch und wir sind stark beeindruckt von eurem Durchhaltevermögen, von eurer Energie, wie ihr für die Aufklärung an dem Mord von Burak kämpft. Ja, Aufklärung oder besser Gerechtigkeit, das heißt Aufklärung und Bestrafung der Täter, das ist eine Aufgabe und ein Thema, was die Mitglieder unserer Vereinigung seit der Zerschlagung des Faschismus seit 1945 umtreibt. Und wir können am Ende keine allzu positive Bilanz ziehen. Die allerwenigsten Nazitäter, Täterinnen sind bestraft worden und ich sehe da auch Parallelen zu heute. Die Behörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, aber auch die Gerichte hatten wenig Interesse, die Täter aufzuspüren, weil die Täter waren Teil von ihnen. Die Ermordeten gehörten damals nicht zur Gesellschaft. Sie waren über ein Jahrzehnt lang aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden und auch nach 1945 wollte die deutsche Gesellschaft sie nicht unbedingt wieder aufnehmen, weil sie waren ja eine lebende Anklage irgendwie für den Mord an über 20 Millionen Menschen. Wir haben über all die Jahre versucht, genau das zu tun. Wir haben Ermittlungsbehörden zugearbeitet, wir haben Staatsanwaltschaften zugearbeitet. Leute von uns sind Nebenkläger in Prozessen gegen Nazitäter gewesen. Das war alles wichtig, aber am Ende ziehen wir eine traurige Bilanz. Natürlich ist der Faschismus nicht aufgearbeitet. Natürlich kann man das nicht aufarbeiten, aber was man könnte, wäre, die Täter finden und sie zu bestrafen. Ja, dann komme ich jetzt kurz zu meinem eigentlichen Redebeitrag. Ich kürze den mal stark zusammen. Ein faschistischer Terrorist hat am 15. März im neuseeländischen Christchurch in zwei Moscheen ein Blutbad angerichtet. Der Täter, Brandon Tarrant, erschoss mit einem Schnellfeuergewehr 49 Menschen und verletzte 50 weitere Gläubige schwer, während sie ihr Freitagsgebet abhielten. Unter den Todesopfern sind auch Kinder und sehr alte Leute. Der 28-Jährige inszenierte seine Tat per Video im Internet, aufgenommen mit einer Helmkamera, unterlegt mit einem Marsch. Zuvor hatte er ein 74-seitiges Terrormanifest über soziale Medien verbreitet. Darin propagierte er den Erhalt der sogenannten weißen Rasse in Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland. Seine Gegner seien besonders Muslime und alle, die Migration in diese Territorien zulässen. Ähnliche Thesen hatte Andreas Breivik verbreitet, der vor 8 Jahren in Norwegen 77 junge Menschen in einem Feriencamp erschoss. Das waren übrigens Falken. Ich erinnere an den Anschlag auf das Anton-Schmaus-Haus, auf die wiederholten Anschläge auf das Anton-Schmaus-Haus hier in Berlin. Im Oktober 2018 ermordete Robert Bowers in einem antisemitischen Mordexzess in der Tree of Life Synagoge von Pittsburgh knapp ein Dutzend Menschen. Dabei brüllte er, alle Juden müssen sterben. Die Tree of Life Synagoge Gemeinde würde sich für Migrantinnen engagieren, gab er als weiteren Beweggrund für sein Mordmassaker an. All diese Täter eint, dass sie glauben, dass Menschen ihnen zuhören und dass diese ihnen zustimmen. Dass sie im Interesse eines relevanten Teils der weißen Mehrheitsgesellschaft in Europa, Nordamerika, Neuseelands und Australiens handeln. Und das ist ja leider gar nicht mal so absurd, wie das erstmal klingt. Flüchtende sterben im Mittelmeer vor der Festung Europa, verdursten in der Wüste an der Grenze von Mexiko und den USA. Sie werden in Australien und Neuseeland in Lagern auf abgelegenen Inseln festgehalten. Staatliche Institutionen und Gesetze sind von Rassismus durchzogen. Rechte Parteien wie die AfD und ihre Wählerinnen dringen darauf, diese Zustände noch weiter zu eskalieren. Und Opfer rechter Gewalt werden zumeist doch recht alleine gelassen. Nicht nur von den Behörden, sicherlich auch vom Rest der Gesellschaft. Und damit will ich von Christchurch einen vielleicht etwas unangemessenen Bogen nach Berlin schlagen und zu dem Anliegen kommen, zu dem ich ja eigentlich reden wollte. Die strikte Weigerung der Berliner Regierung, aber auch der Berliner Abgeordneten, energisch an der Aufklärung und Zerschlagung des NSU-Komplexes mitzuwirken. So erklärt der SPD-Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann nur wenige Wochen nach der Konstituierung der damals noch neuen Regierung vor etwa 2 Jahren, ein parlamentarischer NSU-Untersuchungsausschuss für Berlin wäre obsolet, also überflüssig. Berlin habe seine Hausaufgaben gemacht. Das hat Herr Ackmann erzählt, nachdem die neue Regierung gerade mal 2 Monate im Amt war. Die Regierung, seitdem hat Mensch dann auch konsequenterweise nichts mehr von der Verwicklung Berliner Sicherheitsbehörden in den NSU-Komplex gehört. Ich erinnere dran, in Berlin saßen Leute vom Blood and Anna, sicherlich der Organisation, die zum wichtigsten Unterstützungsnetzwerk der NSU-Mörder und Mörderinnen gehört und gehörte. In Berlin haben die Sicherheitsbehörden versäumt, nachdem ein Wachpolizist die Aussperrung einer Synagoge durch das NSU-Trio beobachtet hatte, diesen nachzugehen. In Berlin sind wichtige Akten geschreddert worden, auch in diesem Komplex. Ich könnte das jetzt noch ewig weiterführen, das machen wir vielleicht einer anderen Stelle. Die Regierung und die gewählten Abgeordneten scheinen also genau jeden Schlussstrich gezogen haben, gegen den wir im vergangenen Jahr nach der Urteilsverkündung im Münchner NSU-Prozess in München, Berlin und weiteren deutschen Städten protestiert haben. Die Opfer werden weiterhin alleine gelassen. Ja, und lassen Sie mich auch Folgendes sagen. Letztes Jahr habe ich hier im Publikum doch noch einige Vertreterinnen aus dem Abgeordnetenhaus und von Berliner Parteien gesehen. Korrigiert mich, wenn ich jetzt weniger gesehen habe. Heute sehe ich sie nicht. Diese Ignoranz und Untätigkeit der Politik und der Mehrheitsgesellschaft, die ist es ja, was wir den NSU-Komplex nennen. Nicht nur die Morde, nicht nur das Neonazi-Netzwerk, sondern zum NSU-Komplex gehört auch Untätigkeit, Ignoranz und Desinteresse. Zu spüren bekommen das in Berlin auch die Eltern, Angehörigen und Freundin von Burak Bektaş. Der rassistische Mord vor 7 Jahren in Neukölln ist bis heute nicht aufgeklärt. Auch die Neuköllner Opfer der seit Jahren anhaltenden Neonazi-Terrorserie werden alleine gelassen. Nicht ein Brandanschlag ist aufgeklärt worden. Das heißt auch, die Täter laufen weiterhin frei herum und können jederzeit wieder zuschlagen. Und jetzt kürze ich ein bisschen, aber ich habe mal überlegt, wann hat das begonnen, wie lang ist das Ganze? Und das dauert schon wesentlich mehr wie 10 Jahre hier in Neukölln. Aber vielleicht kommen wir nur mal auf ein paar kleine und in Berlin auf ein paar kleine Beispiele zurück. 2008 verübte zum Beispiel der Neonazi Hadegge 2 Brandanschläge hier in Rudow. Die sind aufgeklärt worden, danach wissen wir von Aufklärung weniger. Oder auch zum Verhalten der Berliner Polizei. Am 10. Oktober 2009 demonstrierten Neonazis und genau aus dem Spektrum, von dem ich behaupte, die sind für diese ganzen Anschläge hier in Neukölln zuständig. Ehemals Nationaler Widerstand Berlin, NPD Berlin, JN Berlin, ANB, Terrorcrew, wie sie alle heißen, das sind die gleichen, die Namen sind der Polizei bekannt. Wer sich in den letzten Jahren umgetan hat, hat gesehen, dass das LKA, ja, der Staatsschutz, den immer auf den Fersen war. Immer. Also am 10. Oktober 2009 demonstrierten Neonazis in Berlin unter dem Motto vom nationalen Widerstand zum nationalen Angriff und verlasen öffentlich und laut die Namen von Berliner Antifaschisten auf der Demonstration, darunter übrigens auch meinen. Die Anwesenden, Elke Aberhamten, lachten darüber und zeigten auf mich. Passiert ist danach nichts, da ist nichts ermittelt worden, da gab es kein Ermittlungsverfahren. Gelacht hat die Polizei über mich. Im Oktober 2010 sprühte eine sogenannte autonome Nationalisten-Berlin-Terror-Crew bei einer Kreuzberger Antifaschistin in den Hausflur, also in den Hausflur ihrer Wohnung, 9 mm für Zecken, letzte Warnung. Erinnert euch das an was? Die Schrift dieser Sprühereien erinnern ganz stark an die Sprühereien, die in den letzten Wochen hier nochmal in Neukölln passiert sind bei Antifaschisten. Die herbeigerufenen Polizeibeamten weigerten sich, diesen Vorfall überhaupt aufzunehmen. Sie haben gesagt, das wäre nicht vom öffentlichen Interesse, das wäre in einem Hausflur gesprüht, das würde man nicht sehen und wollten wieder gehen. Also die Leute mussten sich vor die Polizisten stellen, damit die nicht wieder abhauen. Passiert ist da auch wieder nichts. Und vor den Brandanschlägen in Neukölln gab es natürlich auch die Brandanschläge, zum Beispiel auf das Tommy Weisbecker Haus, auf den Antifa-Laden Retzdorf, auf den linken Laden Bandito Rosso, das Tuntenhaus und mehrfach auf das Anton Schmaus Haus. Okay, ich höre jetzt auf, ich merke, das wird lange. Zu gutem Schluss, wir fordern weiterhin von den Berliner Abgeordneten die sofortige Einsetzung eines parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschusses, der auch die Opfer der bei 10 Jahren andauernden neuen Neuköllner Neonazi-Terrorserie und die Suche nach den Tätern einbezieht. Ich finde, das sind die Abgeordneten, die von uns gewählten Abgeordneten uns schuldig. Das sind sie schuldig allen Menschen hier in Berlin und das sind sie vor allem jenen schuldig, die bevorzugt Opfer und Ziel von neonazistischen Anschlägen sind. Die dürfen nicht alleine gelassen werden und liebe Berliner Abgeordnete, das tut ihr im Moment. Das muss Schluss sein. Damit muss Schluss sein. Danke.